Abschnitt 13 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 13. Kapitel. In den Tälern von Carson, Eagle und Washoe sind die Berge sehr hoch und steil. Und so beginnen, wenn der Schnee im Frühling schnell schmilzt und das warme obere Erdreich feucht und weich wird, die verderbenbringenden Erdrutsche. Der Leser kann nicht wissen, was ein Erdrutsch ist, wenn er nicht hier in der Gegend gelebt hat und gesehen, wie eines schönen Morgens die ganze Seite eines Berges gleichsam abgeblättert unten im Tale liegt, so dass nichts als eine ungeheure, baumlose, abschreckend kahle Wand am Bergeshang übrig bleibt, um das Andenken an den Vorfall lebendig zu erhalten. General Buncombe war als Anwalt der Vereinigten Staaten nach Nevada verschickt worden. Dieser Territorialbeamte betrachtete sich gleichzeitig als Sachverwalter für Privatpersonen und strebte sehr eifrig nach einer Gelegenheit zur Betätigung dieser Eigenschaft. Teils aus reinem Wohlgefallen daran, teils weil sein Gehalt als Staatsbeamter eines Territoriums sehr mager war. Nun pflegen die älteren Bewohner eines neuen Territoriums auf die übrige Welt mit gelassenem, wohlwollendem Mitleid herabzusehen, das heißt, solange man ihnen nicht in den Weg kommt. Tritt man ihnen in den Weg, so wird man angeschnauzt. Bisweilen auch ziehen sie die Neulinge durch allerhand Streiche und Scherze auf. Eines Morgens erschien Dick Hyde vor General Buncombes Tür in Carson City zu Pferde im tollsten Lauf und stürzte zu ihm hinein, ohne sich nur Zeit zum Anbinden seines Pferdes zu lassen. Er befand sich in großer Aufregung und bat den General, einen Prozess für ihn zu führen, für den er $500 bekäme, falls er ihm den Sieg erstritte. Dann ließ er sich unter wilden Gebärden und einer Flut gotteslästerlicher Flüche über seine Beschwerdepunkte aus. Es sei so ziemlich allgemein bekannt, sagte er, dass er seit etlichen Jahren im Distrikt Washoe eine Farm oder nach der gewöhnlichen Bezeichnung einen Rancho mit ganz gutem Erfolg bewirtschafte und ebenso, dass Tom Morgan unmittelbar über ihm auch einen Rancho besitze. Unglücklicherweise habe nun ein solcher verhasster und gefürchteter Erdrutsch stattgefunden, wodurch Morgans Rancho, Zäune, Hütten, Vieh, Scheunen, alles miteinander auf seinen Rancho herabgestürzt sei und sein Eigentum etwa 38 Fuß hoch vollständig zugedeckt habe. Morgan sei im Besitz des herabgerutschten Landes und weigere sich, es zu räumen. Er machte geltend, dass er in seiner eigenen Hütte sitze und niemand in der seinigen störe. Die Hütte stehe auf demselben Erdreich und demselben Grundstück, wo sie immer gestanden, und er wolle den sehen, der ihn zwinge auszuziehen. Und als ich ihn daran erinnerte, fuhr Hyde weinend fort, dass er gerade doch auf meinem Rancho sitze und dass er rechtswidrig in denselben eingebrochen sei, hatte er die höllische Unverschämtheit, mich zu fragen, warum ich denn nicht in meinem Rancho geblieben sei, um den Besitz zu behaupten, als ich ihn hätte kommen sehen. Verrückter Faselhans, warum ich nicht geblieben bin? Bei Gott, als ich das Geprassel hörte und den Berg hinaufsah, war es gerade, als käme die ganze Welt den Hang heruntergepoltert und gekollert. Splitter und Holzstöße, Donner und Blitz, Hagel und Schnee, Bündel Heu und Stroh und fürchterliche Staubwolken. Bäume kamen holterdiepolter durch die Luft. Felsblöcke so groß wie ein Haus flogen aus einer Höhe von 1000 Fuß und zerkrachten dann in 10 Millionen Stücke. Ochsen und Kühe, das Inwendige nach außen gekehrt, den Kopf voran, die Schwänze zwischen den Zähnen, kamen heruntergesaust. Und mitten in dieser ganzen verkehrten und zertrümmerten Welt sitzt dieser verfluchte Morgen auf seinem Gartentürpfosten und fragt, warum ich nicht geblieben sei und meinen Besitz behauptet habe. Meiner Seel! Ich warf nur einen einzigen Blick auf die Bescherung und in 3 Sätzen war ich aus dem Bezirk. Aber was mich wurmt, das ist, dass dieser Morgen sich darauf herumtreibt und von dem Rancho nicht fort will. Sagt, er gehöre ihm und er behalte ihn. Es gefalle ihm besser da unten als oben am Berg. Zum Toll werden. Na, ich war die beiden letzten Tage her so verdreht, dass ich nicht einmal den Weg in die Stadt finden konnte. Bin nach dem Umherlaufen in Feld und Wald ganz erschöpft. Einen Tropfen zu trinken, General? Aber jetzt bin ich hier und jetzt wird prozessiert. Sie haben's gehört. Die Empörung des Generals kannte keine Grenzen. In seinem ganzen Leben, meinte er, sei ihm noch kein so anmaßender Mensch vorgekommen wie dieser Morgen. Ein Prozess, fuhr er fort, sei eigentlich ganz überflüssig. Morgan hätte keinen Schein von Recht, auf seinem jetzigen Platze zu bleiben. Kein Mensch auf der ganzen Welt würde ihm das zugestehen, kein Sachwalter seine Sache führen, kein Richter ihn anhören. Hyde erwiderte, da sei er im Irrtum. Die ganze Stadt gebe Morgan Recht. Hal Brayton, ein sehr tüchtiger Anwalt, hätte seine Sache übernommen, und da Gerichtsferien wären, so sollte sie vor einem Schiedsmann verhandelt werden. Der frühere Gouverneur Robe wäre bereits zu diesem Amt ernannt worden und würde heute um 2 Uhr nachmittags in einem großen öffentlichen Saal nahe beim Hotel die Verhandlungen eröffnen. Der General war außer sich vor Staunen. Er hätte, sagte er, stets geglaubt, die Menschen in diesem Territorium müssten verrückt sein. Jetzt wisse er es ganz gewiss. Aber, fuhr er fort, nur ruhig Blut und Zeugen gesammelt, denn der Sieg ist uns so sicher, als wäre uns das Urteil bereits gesprochen. Hyde trocknete seine Tränen und zog ab. Um 2 Uhr wurde das Schiedsgericht eröffnet und Robe thronte mit so ehrfurchtgebietender Feierlichkeit unter seinen Sheriffs, den Zeugen und den Zuschauern, dass einige seiner Mitwisser schier Angst hatten, er habe am Ende nicht begriffen, dass es sich nur um einen Scherz handle. Eine unheimliche Stille herrschte, denn beim leisesten Geräusch sprach der Richter den ernsten Befehl aus: Ruhe vor Gericht, was die Sheriffs sofort wie ein Echo wiederholten. Kurz darauf drängte sich der General, beide Arme voll Gesetzbücher, durch die Menge und an sein Ohr schlug der Befehl des Richters: Platz für den Herrn Anwalt der Vereinigten Staaten. Die erste achtungsvolle Anerkennung seiner hohen offiziellen Würde, die ihm bislang zuteil geworden war und bei der es ihm behaglich durch alle Glieder prickelte. Die Zeugen wurden aufgerufen. Gesetzgeber, hohe Regierungsbeamte, Bauern, Bergleute, Chinesen, Neger. 3/4 derselben waren von den Beklagten morgen aufgerufen, aber umsonst. Ihr Zeugnis lautete ausnahmslos zugunsten des Klägers Hyde. Jeder neue Zeuge brachte nur neue Beweise dafür bei, wie abgeschmackt es sei, jemandes Eigentum deshalb zu beanspruchen, weil die eigene Farm darauf gerutscht sei. Dann hielten morgens Advokaten ihre Reden, die erbärmlich matt ausfielen. Sie taten in Wirklichkeit nichts für den Sieg ihres Schutzbefohlenen. Jetzt erhob sich mit triumphierender Miene der General und nahm einen leidenschaftlichen Anlauf. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, klopfte auf die Gesetzbücher, schrie, brüllte und heulte, zitierte alle Sprachen und Schriftsteller, Poesie, Sarkasmen, Statistik, Geschichte, Pathetisches, Volkstümliches, Lächerliches und schloss mit einem großen Schlachtruf für Redefreiheit, Pressfreiheit, Unterrichtsfreiheit, den ruhmreichen amerikanischen Adler und die Grundsätze ewiger Gerechtigkeit. Beifall. Als der General sich niederließ, war er im Innersten überzeugt, dass, wenn auf günstige Zeugenaussagen, eine großartige Rede und auf die gläubigen und bewundernden Gesichter ringsum das Mindeste zu geben sei, morgen verloren sein müsse. Ex-Gouverneur Robe stützte sein Haupt einige Augenblicke sinnend in die Hand, während die Menge auf seine Entscheidung wartete. Dann erhob er sich und dachte gebeugten Hauptes abermals nach. Darauf ging er mit langen Schritten hin und her, das Kinn in der Hand, während die Menge immer noch harrte. Endlich kehrte er auf seinen Thron zurück, setzte sich und begann in gewichtigem Tone: Meine Herren, ich fühle die große Verantwortlichkeit, die heute auf mir ruht. Dies ist kein gewöhnlicher Fall. Im Gegenteil, es ist der großartigste und bedeutsamste, den je ein Mensch zu entscheiden berufen wurde. Meine Herren, ich habe aufmerksam die Zeugenaussagen angehört und bemerkt, dass ihr Gewicht, ihr überwältigendes Gewicht, zugunsten des Klägers Hyde spricht. Ich habe ferner mit hohem Interesse den Bemerkungen der Sachwalter zugehört, namentlich die meisterhafte und unwiderlegbare Logik des hochverehrlichen Anwalts, welcher den Kläger vertritt. Aber, meine Herren, lassen wir uns in einem so feierlichen Augenblick nicht von dem bloßen menschlichen Zeugnis, menschlichem Scharfsinn und menschlichen Begriffen von Gerechtigkeit beeinflussen. Meine Herren, es steht uns Erdenwürmern sehr übel an, uns in die Beschlüsse des Himmels einzumischen. Für mich liegt es klar auf der Hand, dass der Himmel in seiner unerforschlichen Weisheit den Rancho des Angeklagten nicht ohne Grund von der Stelle gerückt hat. Wir sind nur Geschöpfe Gottes und müssen uns seinem Willen fügen. Wenn es dem Himmel beliebt hat, den Beklagten morgen auf so merkwürdige und wunderbare Weise zu begünstigen, wenn der Himmel, unzufrieden mit der Lage von Morgens Rancho an der Bergflanke, denselben nach einer für seinen Besitzer bequemeren und vorteilhafteren Gegend befördern wollte, so steht es uns armen Eintagsfliegen nicht zu, die Gesetzmäßigkeit des Verfahrens in Frage zu ziehen oder nach der Ursache zu forschen, die dabei maßgebend war. Nein, der Himmel hat die Ranchos geschaffen und es ist das Vorrecht des Himmels, sie anders zu ordnen, mit ihnen zu experimentieren, sie nach Belieben dahin oder dorthin zu schieben. Wir haben uns ohne Murren zu unterwerfen. Ich sage es euch zur Warnung, dass die unheiligen Hände, Köpfe und Zungen der Menschen sich mit diesem Ereignis nicht befassen dürfen. Meine Herren, der Wahrspruch des Gerichtshofes lautet, dass der Kläger Richard Hyde seines Ranchos durch die Heimsuchung Gottes verlustig gegangen ist. Und von dieser Entscheidung gibt es keine Berufung. Buncombe packte seine Ladung Bücher zusammen und stürzte damit aus dem Gerichtssaal, ganz außer sich vor Entrüstung. Er hieß Rob laut einen Narren, einen schwärmerischen Trottel. In seinem Eifer suchte er ihn bei Nacht nochmals auf, machte ihm Vorstellungen wegen seines ungereimten Wahrspruchs und bat ihn inständig, doch einmal eine halbe Stunde in der Stube auf und ab zu gehen und nachzudenken, ob sich der Spruch denn nicht irgendwie ändern lasse. Schließlich gab Rob nach und stand auf. Dreieinhalb Stunden lief er im Zimmer hin und her, bis er plötzlich mit strahlendem Gesicht ausrief, jetzt sei es ihm klar geworden, dass der Rancho unter dem Rancho morgens noch immer Hyde gehöre und dass dieser noch gerade so viel Anrecht auf denselben habe wie vorher. Deshalb sei er der Meinung, dass Hyde berechtigt sei, sich ihn darunter herauszugraben und... Der General wartete nicht, bis er ausgeredet hatte. Er war stets ungeduldigen und jähzornigen Temperaments gewesen. Es dauerte 2 Monate, bis die Tatsache, dass man nur Spaß mit ihm getrieben, sich durch den harten Diamantfels seines Begriffsvermögens hindurchgebohrt hatte. Ende von Abschnitt 13.